Eospermatopteris wurde später zwar häufig als erster Baum mit entsprechender Anatomie gepriesen, die Anorophyton-ähnlichen Ranken sind aber eigentlich ein besseres biologisches Beispiel für einen Progymnospermen, einen frühen Vorfahren der heutigen verholzten, samentragenden Bäume, oder jedenfalls galt das bis 2019. Dann erschien ein neuer, heißer Konkurrent um den Titel des ältesten Baumes auf der Bildfläche. Die Funde von Riverside gaben den Anlass zur weiteren paläobotanischen Erforschung der Gesteinsformationen an der nordamerikanischen Ostküste, und die führte schließlich zur Entdeckung eines weiteren bemerkenswerten Fossils. Wieder im Bundesstaat New York und wieder in einem Steinbruch, der dieses Mal allerdings aufgegeben war, entdeckten Wissenschaftler interessante Überreste einer vorzeitlichen, baumähnlichen Lebensform anderer Art. Die neue, Cairo genannte Fundstätte war den Datierungen zufolge 2 bis 3 Millionen Jahre älter als die von Riverside und lieferte die gleichen hohlen Exemplare von Eospermatopteris wie auch die anorophytenähnlichen verholzten Ranken. Zusätzlich fanden die Wissenschaftler aber auch sogenannte Lycopsiden, entfernte Verwandte der heutigen Bärlapppflanzen, Gattung Lycopodium und Lebermoose. Am verblüffendsten war aber, dass in diesen Sedimenten aus dem Devon auch die bemerkenswerte Wurzel- und Sprossstruktur einer Pflanze aus der Gattung Archaeopteris erhalten geblieben war. Man kannte sie zwar auch schon aus früheren Untersuchungen, die Funde von Cairo zeigten aber eindeutig, dass Archaeopteris im Gegensatz zu Eospermatopteris bereits Merkmale von Samenpflanzen, Spermatophyten, besaß, die damit älter waren, als man bis dahin angenommen hatte. Dazu gehören ein großes, tiefes Wurzelsystem, das nicht von dem heutiger Pflanzen zu unterscheiden ist, eine große, aufrechte Form, ein dicker, verholzter Stamm, verschiedene Sporentypen und flache grüne Blätter, die das Sonnenlicht effizient einfangen und CO2 aufnehmen können. Deshalb gilt sie als Vertreterin einer alten Abstammungslinie, aus der in der Evolution alle samenproduzierenden Pflanzen hervorgegangen sind, die heute in den Wäldern der Erde dominieren. Außerdem beschränkte sich Eospermatopteris im Wesentlichen auf überschwemmte, tiefgelegene, sumpfige Lebensräume. Archaeopteris dagegen konnte mit seinen Wurzeln und den hochentwickelten Blättern auch in trockenen Umgebungen gedeihen. Das versetzte diese Bäume in die Lage, sich auf der Erdoberfläche viel weiter zu verbreiten, womit sich ein Potenzial für umfassendere, weltweite Wirkungen ergab. Fossilfunde aus der Zeit vor 388 bis 359 Millionen Jahren lassen darauf schließen, dass Archaeopteris nicht nur ein beherrschender Bewohner vieler Wälder in Nordamerika war, sondern auch in Marokko, China und anderen Regionen vorkam. Aber ganz gleich, zu welcher Gruppe von Lebewesen die ersten Bäume gehörten. Zusammen liefern die Fossilfunde von Gilboa und Cairo eine faszinierende Momentaufnahme von den ersten Waldökosystemen der Erde. Die neuartigen Gewächse mit ihren Blättern gestalteten die Oberfläche und Atmosphäre der Erde weiter um, und das nicht zwangsläufig zu ihrem eigenen Vorteil. Die neuen, großen Pflanzen waren die ersten Geoingenieure. Echte, tiefe, weitreichende Wurzelsysteme verwandelten beträchtliche Gesteinsmengen in üppige Nährböden. Als die Wurzeln weiter in alle Richtungen wuchsen, gingen sie immer engere Bindungen zu Pilzen und Mikroorganismen ein, wie sie auch heute den dynamischen Waldboden kennzeichnen. Calcium, Magnesium, Natrium, Eisen, Aluminium und Kalium aus der Erdkruste wurden mobilisiert und bildeten neue, dicke, nährstoff- und sogar lehmreiche Ökosysteme und mineralische Carbonate. Aber auch hier blieben nicht alle Mineralstoffe auf dem Land.